Gegen Abend kamen wir in die Nähe des Lagers der Sius. Es waren dort über 200 Krieger versammelt, dazu noch 23 Weiße. Wir standen also einer ansehnlichen Übermacht gegenüber und mussten mit äußerster Vorsicht zu Werke gehen, wenn wir etwas Genaueres über ihre Pläne erfahren wollten. Winnetou und ich schlichen uns getrennt an das Lager heran. Stephen Moody blieb bei den Pferden zurück. Ich nahm das Messer zwischen die Zähne und schob mich langsam dem Häuptlingszelt zu. Für kaum 200 Schritte brauchte ich über eine halbe Stunde. Aber dann lag ich auch unmittelbar hinter dem Büffelhautzelt des Häuptlings und konnte gut hören, was gesprochen wurde. Meine Vermutung wurde bestätigt. Die Bande plante einen Überfall auf die Station Echo, die ihren Namen von dem Echo Canyon hatte, worin sie liegt. Dort vermuteten die Schufter eine volle Bau- und Verwaltungskasse. Sie hatten absichtlich ihre Fährte hierher nicht verwischt, weil sie mit einer Verfolgung durch die Leute der Echo-Station rechneten, die sie damit von der Bahnstation abziehen wollten. Wie sie vermuteten, würden ihre Verfolger frühestens am Nachmittag des nächsten Tages hier eintreffen können. Dann würden sie das Lager verlassen finden. Die Strauchdiebe wollten sich mit ihren roten Verbündeten schon früh in den verschiedenen Richtungen entfernen, um eine weitere Verfolgung zu erschweren. In 5 bis 6 Tagen wollten sie sich dann in Echo treffen, den Überfall überraschend ausführen und schnellstens wieder verschwinden. Mein Bruder Charlie hat immer Glück, wenn er den Feind belauscht. Winnetou brauchte viel Zeit, um an den Pferden der Sius vorüberzukommen. So fand er die Bleichgesichter bereits schlafend und musste ohne Erfolg zurückkehren. Was für einen Plan habt ihr, meine Freunde? Wir werden den Verbrechern zuvorkommen und die Leute warnen, die überfallen werden sollen. Die meisten werden schon unterwegs sein, die Bande mit ihrem Anführer Monk zu verfolgen, Charlie. Das ist richtig. Ich schreibe einen Zettel, dass sie schleunigst umkehren sollen und befestige den an einem Baum, dort, wo die Spur, der sie folgen, vorüberführt. Meine weißen Brüder mögen mit mir aufbrechen. Die Sonne soll uns schon weit von hier sehen, wenn sie aufgeht. Na schön, von Nachtruhe ist wieder mal keine Rede. Am Abend des dritten Tages, wir hatten inzwischen mindestens 150 englische Meilen zurückgelegt, hielten wir am Eingang eines Talkessels überrascht inne. Die uns gegenüberliegende Höhe war entwaldet und bestand aus Feldern, während im Grund Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen weideten. Am Fuß der Höhe lagen 5 große Blockhäuser, unseren deutschen Bauernhöfen ähnlich, und ganz oben auf der höchsten Spitze stand eine kleine Kapelle, über der sich ein mächtiges Kreuz mit dem aus Holz geschnitzten Bild des Erlösers erhob. Hier, mitten im wilden Westen, im tiefen Urwald, das Bild des Gekreuzigten. Mitten zwischen den Kriegspfaden der Indianer eine Kapelle. Daneben entdeckten wir mehrere Personen, die uns aber nicht zu bemerken schienen. Und plötzlich erklang von oben herab der silberne Ton einer kleinen Glocke. Winnetou fragte: Uff. Was ist das? Ein Settlement. Eine Niederlassung. Sie läuten das Ave Maria. Wie kommt die Glocke hierher? In die Wildnis? Wir werden es erfahren. Da. Wie schön das ist. Mein Bruder Charlie möge sich nicht schämen, sein Herz zu zeigen. Auch Winnetou fühlt sich von diesem Gesang so seltsam berührt. Ja, das einfache Lied in dieser Umgebung muss auf jeden Menschen mit Gefühl einen tiefen Eindruck machen. Kommt, wir wollen uns diese Niederlassung näher ansehen. Vielleicht können wir hier sogar ein Nachtlager bekommen. Komm, Victor, komm. Komm, oh.